ist Radio Berg. Schönen guten Tag, ich bin Marion Kürlis mit diesen Themen jetzt. Weitere Reaktionen auf Übergriffe in Sachsen. Parlamentsdebatte in London zum Brexit und das Wetter regnerisch bis 12 Grad. Es ist 11 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Berg Nachrichten. Nach den fremdenfeindlichen Vorfällen in Sachsen wird auch die Polizei kritisiert. Vor allem wegen des Einsatzes in Klausnitz. Dort hatte sich ein aufgemachter Mob einem Flüchtlingsbus in den Weg gestellt. Die Polizei hatte sich entschieden, den Mob nicht aufzulösen, sondern die Flüchtlinge, zum Teil mit Gewalt, durch die Menschenmassen in ihre Unterkunft zu bringen. Wir sprechen mit Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologin Marburg. Sie sagen, die Polizei hat sich falsch verhalten. Warum? Solche Übergriffe passieren in der Regel vor dem Hintergrund, dass die Menschen überzeugt sind, eigentlich im Namen der Mehrheit zu handeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass Ordnungskräfte das Polizei sehr deutlich macht, damit sowas nicht so eskaliert, wie wir das beobachten konnten. Das bringt die Menschen in einer solchen Gruppe dazu, dass sie sich in ihrer Überzeugung bestärkt sehen. Polizei muss hier klar Zeichen setzen. Der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Wendt hat eine einfache Erklärung für den Einsatz. Man habe schlicht nicht genug Beamte gehabt, um den Mob aufzulösen. In London diskutiert das britische Unterhaus des Parlaments heute über das Referendum zum möglichen Brexit. Es ist die politisch entscheidende Kammer. Die Briten sollen im Juni abstimmen, ob Großbritannien in der EU bleiben soll oder nicht. Der populäre Londoner Bürgermeister Johnson hat sich für einen Austritt ausgesprochen. Britta Düsen berichtet. Londons Bürgermeister hat Charisma und einen hohen IQ. Dass er nun die Brexit-Kampagne unterstützt, dürfte Premier Cameron als Dolchstoß empfinden. Die Wähler müssen die nächsten 4 Monate intensive Diskussionen über sich ergehen lassen. Etliche Wähler haben sich noch nicht entschieden, wo sie am 23. Juni ihr Kreuz machen werden. Europa hat enormen Einfluss auf Großbritannien, ganz gleich, ob das Land in oder außerhalb der Gemeinschaft ist. Weil viele Kommunen verschuldet sind, werden Grund- und Gewerbesteuern erhöht, um noch Geld einzuspielen. Laut einer Studie des Beratungskonzerns Ernst & Young ist dadurch die Schere zwischen reichen und armen Kommunen größer geworden. Höhere Steuern machen einen Standort unattraktiv, die Einnahmen sinken langfristig. Im ersten Halbjahr 2015 haben zum Beispiel nur 35 Kommunen die Gewerbesteuer gesenkt, fast 1600 haben sie erhöht. Ähnlich sieht es bei der Grundsteuer aus. Italiens Regierungschef Renzi will notfalls die Vertrauensfrage stellen, um sein Gesetz zur Einführung der Homo-Ehe durchzusetzen. Für ihn sei das Gesetz so wichtig wie eine Arbeitsmarktreform oder ein neues Wahlgesetz. Italien ist das letzte große westeuropäische Land, in dem es keine eingetragenen Lebenspartnerschaften für Homosexuelle gibt. Und soweit die Meldungen mit Marion Kürlis. Das Wetter. Mit Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Es ist oft nass heute. Auch im Süden kommt der Regen immer mehr an. Der kräftige Wind wird aber im Tagesverlauf schwächer und erst sind 7 bis 12 Grad drin. Dann wird's kälter. Morgen landen wir bei höchstens 2 bis 7 Grad und einzelnen Regen- oder Schneeschauern. NRW Verkehr. Nur die längeren Staus. A3 Köln-Oberhausen zwischen Delbrück und Mülheim 2 Kilometer. A40 Dortmund-Duisburg zwischen Gelsenkirchen-Süd und Frillendorf 2 Kilometer. A43 Münster-Recklinghausen zwischen Labesum und Haltern 2 Kilometer. A44 Dortmund-Kassel zwischen Kreuz-Württemberg-Haaren und Marsberg 4 Kilometer. Und die A560 Hennef-St. Augustin zwischen Kreuz-Bonn-Siegburg und St. Augustin 2 Kilometer. Radio Berg am Vormittag. Rudi Völler, wir lieben unsere Tante Käthe, oder? Der kann ja ausrasten wie ein HB-Männchen. Gestern wieder nach dem Spiel Leverkusen gegen Dortmund, Sie haben es mitbekommen, da hat der Schiedsrichter beide Mannschaften für 10 Minuten in die Kabine geschickt, weil der Trainer von Leverkusen sich geweigert hat, auf die Tribüne zu gehen. Hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesliga. Und Rudi Völler hat sich nachher im Sky-Interview so dermaßen schön aufgeregt. Wer hat uns denn mehr geschadet? Der Roger Schmidt oder der Schiedsrichter? Sagen Sie mal ganz ehrlich jetzt. Der Schiedsrichter ist neutral. Ach, der Schiedsrichter. Roger Schmidt, der schadet ihn. Der Schiedsrichter schadet ihn. Nicht, dass das Mikro aus ist, dann sagen, du hast ja recht, Rudi, sondern jetzt vom Mikro. Nein. Ach, der Rudi. Weißt du eigentlich, dass wir so eine Runde autogenes Training auch bezahlen würden? Oder ein Yoga-Seminar? Wir zahlen Ihre Rechnung, egal wie hoch, egal für was. Also bewerben Sie sich jetzt über unsere Homepage. Radioberg.de. Und lassen Sie das Radio an. Gleich um 11:45 wird ja schon die nächste Rechnung gezogen. Vielleicht Ihre. Ich bin Nina Tenhaff. Schönen guten Tag. Und jetzt der beste Mix für den Vormittag. Ellie Goulding. Something in the way you move. M und F. Männer und Frauen sind das nackte Grauen, wie sie sich stundenlang tief in die Augen schauen. Das ist der beste Mix. Radio Berg. die Männer sowieso nur Häuser bauen. Manche Männer lieben Männer, manche Frauen lieben Frauen. Da gibt's nix zu bedauern, nix zu staunen. Das ist genauso normal wie Kaugummi kauen. Doch die meisten werden sich das niemals trauen. Ihrem Lieblingsradio. Radio Berg. I'm not afraid to die. Felix Jehn featuring Polina. Book of Love ist das für Sie im besten Mix. Am Montagvormittag mit Nina Tenhaff. Viertel nach elf haben wir gleich. Übrigens, in Sachen Liebesleben steht unsere Ellie Goulding nicht auf brandneue Romanzen, sondern eher auf Fortsetzung. Die turtelt nämlich wieder ganz arg verliebt mit ihrem Ex rum. Ob das so eine gute Idee ist? Bei mir ist das irgendwie immer in die Hose gegangen. Nicht so, wie Sie jetzt denken. Something in the way you move. Die aktuelle Single von ihr spiele ich Ihnen gleich. Nur bei uns bekommen Sie die besten aktuellen Hits und die gemeinste Comedy. Wir müssen unserem Elvis Eifel, glaube ich, mal die Ohren lang ziehen. Jetzt schmeißt er schon arme, wirklich unschuldige Menschen aus ihren Wohnungen raus. Elvis ruft an. Reuter. Ja, schönen guten Tag. Hier ist die Wohnungsgenossenschaft. Ja. Herr Reuter, Sie wissen ja, in diesem Wohnkomplex, in dem Sie wohnen bei uns, ja, das wird ja alles abgerissen. Ja. Jetzt ist es so, und zwar bei der Planung hat irgendeiner den Bauplan verkehrt rumgehalten. Und wir haben ja jetzt an der verkehrten Ecke angefangen, die Wohnungen zu evakuieren. Ja. Das geht so nicht. Wir müssen jetzt unsere Pläne ändern und fangen mit Ihren Häusern an. Wann? Diesen Sommer noch. Nee. Was ist? Ja, doch. Aber wir kümmern uns ja. Wir haben jetzt so Übergangswohnungen für die Mieter. Ja. Und was ich Ihnen anbieten kann, wäre jetzt so ein Einzimmer-Apartment. Einzimmer-Apartment? Wo soll ich dann damit hin? Naja, also Sie sind ja nur... Wir müssen nach Hause? Wann? Jetzt im Sommer. Die fangen hier an. Aber die sind nicht mehr alle. Ja. Ich meine, die Rosen. Nee, was? Bauplan, die haben sich verdammt einen Bauplan. Wo sollen wir hier? Ja. Jetzt mal der Inspektor Esko, uns kommt's her. Hallo Menschen. Ja. Ja, guten Tag, Reuter. Hallo, Frau Reuter. Ich kümmere mich um alles. Das geht nicht. Das können Sie sich abschreiben. Ein wunderbares Einraum-Apartment mit Bad und eingebauter Küche. Es ist doch nur für 4 bis 5 Jahre. Ja, ich bin doch bestimmt nicht der Erste, der Sie anrufen, oder? Nee, Sie sind nicht der Erste, den Sie anrufen. Ich habe jetzt, wenn ich das gewusst hätte, dass Sie eine größere Wohnung wollen, ich habe eben eine weggegeben noch an Ihren Nachbarn. Was für Nachbarn? Der Herr Joost, Christian Joost, weiß nicht, ob Sie den kennen. Der Christian Joost, ja, ja, ist ja alles Familie. Ja. Der Christian hat auch schon eine Wohnung. Der ist wirklich, ist keine Blödsinnmischer. Der Christian hat gesagt, ich soll Sie anrufen und soll sagen, ja, ein Zimmer. Ja, der Christian, was der Christian sagt, Sie sollen mich anrufen, ist okay. Ich kenne den Idiot. Ne? Christian, ich glaube, jetzt haben Sie es so langsam geschnallt. Jetzt haben Sie geschnallt, ja. Jetzt haben Sie es geschnallt. Christian, ich tritt dich in den Arsch. Wenn ich dich bin, kannst du mal glücklich, ich tritt dir den Auto rum. Die beste Comedy, der meiste Spaß. Das Elvis Eifel Hörer Special. Schicken Sie Elvis Ihren Vorschlag über unsere Homepage. Radioberg.de. Jetzt neu. Ellie Goulding. Something in the way you move. Something in the way you move. Something in the way you do. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Berg. It's a strangest feeling. Feeling this way for you. There's something in the way you move. Something in the way you move. With you I'm ever heating. It's heartache through and through. There's something in the way you move. I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. But this heart is open, busting on my sleeve. When my eyes meet, I can only see the end. But tonight, I'm here, yours again. But tonight, I'm gonna lose it all. Playing with Jetzt sind Sie dran. Der Zahltag. Bewerben Sie sich. Wir zahlen Ihre Rechnung. Alle Infos auf unserer Homepage radioberg.de. Du hast ja nichts mehr verloren. Raus hier, raus aus dem Studio. Nee, ich will nicht. Nee, ich bleibe hier. Auch die Chefin sagt, dass du jetzt endlich mal gehen sollst. Nein, ich bleibe hier. Und wenn, dann soll sie mir das bitte auch persönlich sagen, warum. Sie hören, Basti macht den Roger Schmidt und Rudi den Reporter fast rasend. Er hat uns ja mehr geschadet. Der Roger Schmidt oder der Schiedsrichter? Ja. Sagen Sie mal ganz ehrlich jetzt. Der Schiedsrichter ist neutral. Ach, der Schiedsrichter. Roger Schmidt ist noch nie gegeben in der Fußball-Bundesliga. Die Spielunterbrechung, weil ein Trainer nicht auf die Tribüne geht, wenn er vom Platz gestellt oder aus der Coaching-Zone. Er hat sich ja revanchiert. Deswegen hat er auch den Elfmeter nicht gefilmt. Das weiß ich jetzt nicht. Ach, der Herr Völler. Und die Nummer da gestern in Leverkusen. Herrlich. Ja, gehst du denn jetzt? Okay. Aufstehen mit Basti Wirz und Michi Arndt. Morgen wieder von 6 bis 10 bei Radio Berg. Der gute Morgen fürs Bergische. Du badest ja schon wieder, Schatz. Das sieht nur so aus. Ehrlich gesagt investiere ich in die Region. Ach so. Ja, denn unser warmes Wasser kommt von Agar Energie. Und von jedem Euro, den die umsetzen, fließen 37 Cent in die Region zurück. Verstehe. Darf ich mit in die Wanne? Agar Energie. Gemeinsam für unsere Region. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und müssen sich um nichts kümmern. Nordhaus, individuell geplant, errichtet an nur einem Tag, alles aus einer Hand. Erleben Sie es auf nordhaus.de. Nordhaus, Ihr zuverlässiger Partner aus der Region. Die größte ABBA-Tribute-Show der Welt. ABBA The Show. Erleben Sie die größten ABBA-Hits live in der Lanxess Arena in Köln. ABBA The Show. Samstag, 5. März. Tickets unter 0221 8020 oder lanxess-arena.de. Radio Berg. Der beste Mix. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, the best. I got my red dress on. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snail. Honey, I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. 2, 3, 4. Kiss me all before you go. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, I'm the best. I got that summertime. Summertime sadness. Es ist 11.30 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Berg Nachrichten. Mit Daniel Timmers, guten Tag. Nach den fremdenfeindlichen Vorfällen in Bautzen und Klausnitz in Sachsen wird die Kritik schärfer. Grünen-Chefin Peter wirft in der Passauer Neuen Presse der Landesregierung vor, seit Jahren die rechte Gefahr zu verharmlosen. Auch die Polizei steht massiv in der Kritik. Eine neue Studie warnt davor, Grenzkontrollen innerhalb der EU wieder einzuführen, und zwar aus wirtschaftlicher Sicht. Die Kontrollen würden das Wirtschaftswachstum europaweit erheblich drosseln. Allein für Deutschland wären bis zum Jahre 2025 Verluste bis zu 235 Milliarden Euro zu erwarten. Berechnet hat das die aktuelle Studie der Prognos AG im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Und jetzt das Wichtigste fürs Bergische. Die Unterbringung und Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen wird für die bergischen Kommunen immer mehr zur Herausforderung. Beim Oberbergischen Jugendamt sind aktuell 69 jugendliche Flüchtlinge registriert, die ohne Eltern im Bergischen angekommen sind. Beim Rheinisch-Bergischen Jugendamt sind es 58, das Bergisch-Gladbacher Jugendamt ist für 107 junge alleinreisende Flüchtlinge zuständig. Nicole Schmitz aus der Radio Berg Nachrichtenredaktion. Wie alt sind die alleingeflüchteten Jugendlichen im Schnitt? Also der jüngste jugendliche Flüchtling war noch nicht mal 13 Jahre alt, hat mir das Kreisjugendamt gesagt. Im Schnitt sind die Jugendlichen aber schon so, ja, zwischen 16 und 17 Jahren alt, und es sind fast nur Jungs. Einige der Jugendlichen haben aber wenigstens Verwandtschaft in Deutschland oder ja zumindest einen großen Bruder oder einen Onkel bei sich. Die, die ganz alleine sind, die kommen bei uns eigentlich direkt in Jugendhilfeeinrichtungen oder dann einige irgendwann in Pflegefamilien. Und was sind die Hauptprobleme bei der Betreuung der Jugendlichen? Ja, es fehlt an Platz in den Jugendhilfeeinrichtungen und auch an pädagogischem Fachpersonal. Die Jugendlichen sind ja wirklich zum Teil schwer traumatisiert. Außerdem sind das ja ganz unterschiedliche Jugendliche. Der eine war nur 2 Jahre auf der Schule, der andere gar nicht. Der nächste hat einen guten Bildungsstand. Heißt, man muss ganz individuell gucken, wie man den Jugendlichen integrieren kann. Das sagt zum Beispiel die Stadt Gummersbach. Danke, Nicole Schmitz, zur Situation von minderjährigen Flüchtlingen im Bergischen. Die Feuerwehr in Bergisch Gladbach kann auf neue Verstärkung bauen. 19 neue Feuerwehrfrauen und Männer haben die Grundausbildungslehrgänge erfolgreich absolviert. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach freut sich insbesondere deshalb, weil viele Regionen permanent durch große Zuwachsprobleme bei der Feuerwehr geplagt sind. Bergisch Gladbach hingegen hat eine der größten freiwilligen Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften in ganz NRW. Und das waren die Nachrichten mit Daniel Timmers. Das Radio Bergwetter bleibt heute verregnet, dazu maximal 10 Grad in Leichling und maximal 8 in Hückeswagen. Morgen kommt manchmal die Sonne etwas mehr durch, dafür wird es auch etwas kälter, teilweise mit Schneefall. Der Radio Bergverkehr, nur wir melden die Staus und Blitzer fürs Bergische. Klaus aus Refrath hat einen Blitzer in Bergisch Gladbach in der Straße in der Auen gesehen und Klaus aus Lindlar und Friedhelm aus Wipper führt einen Blitzer in Lindlar Hartegasse. Vielen Dank und eine gute Fahrt. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. Your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I trap. Run away, run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. Whoa, I can get caught up again. No way, no, no. Gotta slow up, gotta take this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Ihr Lieblingsradio. Mit dem besten Mix. Immer neu. Immer abwechslungsreich. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich habe. Ihre Lieblingskultis. Und das Beste von heute. In Ihrem Lieblingsradio. Radio Berg. Und jetzt mehr davon. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst allen Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen, siehst. So viel Klamotten, die du nie tragen hast und die du nie tragen wirst. Und trotzdem bleiben sie bei dir. So viel Spinnweben und so viel Kram. So viel Altlast im Tupperwahn. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck. Nicht nur dein kleiner Hofstaat aus Plastik, auch die Armee aus Schrott und Neurosen. Auf deiner Seele wächst, immer mehr hängt, immer öfter blutsaugend an deiner Kehle. Wie geil die Vorstellung wäre, das alles loszuwerden. Alles auf einen Haufen mit Brennpass und Zunge. Und es lodert und brennt so schön. Ein Feuer, ein Kilometer noch zu sehen. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck. Denn eines Tages fällt dir auf, es ist wenig, was du wirklich brauchst. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser, so viel besser, mit leichtem Gepäck. Jetzt. Ein Kulthit aus den 80ern. Radio Berg. Der beste Mix. Am Montag, ich bin Nina Tenhaff. Radio Berg. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch. Egal. Egal für was. Ja, wir bekommen nicht genug von Ihren Rechnungen, deshalb verlängern wir den Zahltag, damit auch Ihre Rechnung noch eine Chance hat, bezahlt zu werden. Egal, was Sie sich gekauft haben. Stefan Mangfeld im Rechnungszentrum. Ich meine, wir haben ja schon so einiges finanziert. Ach, da gibt's eine Menge, was wir bezahlt haben schon. Urlaube, Operationen, Tiere, Einrichtungsgegenstände, Möbel, ja, Sportutensilien und ein paar Socken. Wir haben alles bezahlt schon. Und es wird noch viel mehr. Und jetzt ist mein nächster Kandidat dran. Es ist der Matthias. Und der Matthias hat uns eine Rechnung für einen Zauberstab geschickt. Matthias. 49 Euro haben Sie für einen Harry Potter Zauberstab bezahlt. Ich als Harry Potter Fan kenne natürlich sämtliche Zaubersprüche und mein Lieblingszauberspruch ist der Entwaffnungszauber. Expelliarmus. So, Matthias, kennen Sie auch noch welche? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihrer Harry Potter Leidenschaft. Unter dieser Nummer wird die Rechnung bezahlt vom Zauberministerium, höchstpersönlich. 0800 66 36 600. Der Zahltag. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. With them Melina Sophie. Jeder kennt doch diesen einen Typ, der immer zuletzt über Videos lacht, weil sein Smartphone so langsam ist. Ey Leute, seid nicht dieser Typ. We are on the run. Mehr Power für dein Smartphone. Mit Vodafone Call Your Smartphone Special surfst du mit 4G LTE im schnellsten Prepaid-Tarif aller Zeiten. Für nur 9,99 jetzt auf vodafone.de/callya. Kennst du das? Uni, Date, Freunde, Party, das Leben genießen halt. Und genau jetzt hast du auch noch Hunger. Und dann? Schnell zu McDonald's. Neu, die McDonald's Basics. 10 Produkte schon ab 1 Euro. Zum Beispiel Hamburger, Apfeltasche, McSunday oder Kaffee Small für je 1 Euro. Das sind meine Basics. Ich liebe es. McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Schatz, ich habe eine schlechte Nachricht. Der Hund... Was ist mit dem Hund? Er hat ein Notebook vom Tisch gerissen, durch den Garten geschleift und unter dem Birnenbaum vergraben. Echt? Das ist ja der Wahnsinn! Feiner Hund! Ein ganz feiner bist du! Sehen Sie es gelassen. Entscheiden Sie sich jetzt für ein Satellite- oder Radius-Notebook von Toshiba mit Windows 10 und Sie erhalten das Rundum-Sorglos-Paket kostenlos dazu, inklusive Unfallversicherung, 3 Jahren Garantie und viel mehr. Notebooks von Toshiba. Natürlich mit dem neuen Windows 10. Für Weltveränderer. Hallo, hier ist der Harry Potter des Radios. Stefan Markenfeld hier. Guten Tag. Ich habe hier gerade die Rechnung von Matthias hergezaubert. Ich habe sie gezogen. Und das ist ein Harry Potter Zauberstab, den der Matthias gekauft hat. 49 Euro hat er bezahlt und das Geld zaubern wir wieder auf Ihr Konto, Matthias. Wenn Sie jetzt magisch hier anrufen. 0800 66 36 600. Matthias, bis gleich. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch, egal für was. Okay, Handy. Wo bekomme ich Urlaub mit bis zu 60% Preisvorteil? Ich will Kühe. Hä? Ichwillkühe.de. Das Reiseportal für Deutschland und Österreich. Ob aufs Land oder in die Metropole. Familienurlaub oder Wellness zu zweit. Coole Reisen mit bis zu 60% Preisvorteil bucht man jetzt auf ichwillkühe.de. Wer jetzt bei Rewe mit der Payback-Karte einkauft, bekommt mit etwas Glück seinen Einkauf gratis. Wir zahlen jeden 100. Einkauf über 20 Euro in Payback-Punkten zurück. Jetzt bis zum 27.02. Mehr Infos unter rewe.de. Rewe, dein Markt. Wenn Erkältungsviren auf die Bronchien schlagen, vertrauen Sie Umkaloabo, der Pflanzenkraft aus Südafrika. Umkaloabo packt den Infekt mit der Wurzel und verkürzt die Krankheitsdauer. Umkaloabo. Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Pro Jahr verbringen wir 38 Stunden im Stau. 38 Stunden voller Ärger und Leid. Wie wäre es, diese Stunden mal mit Erlebnisentdeckung und Spaß zu verbringen? Einfach in die Bahn und von City zu City reisen. Mit dem günstigsten Sparpreis aller Zeiten für nur 19 Euro. Diese Zeit gehört dir. Umkaloabo. Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Matratzen Concord feiert Jubiläum. 20% auf alle Markenmatratzen, Boxspringbetten, Kissen, Decken, Lattenroste. Matratzen Concord. Ganz schön ausgeschlafen. Landstraße 2000. Kühe auf der Fahrbahn. Es handelt sich um die Bertha, die Olga, die Rosi, die Resi. Gelassen ist einfach, wenn man Finanzgeschäfte jederzeit und überall erledigen kann. Mit dem Online-Banking der Sparkasse. Mehr Infos in Ihrer Sparkassenfiliale oder auf sparkasse.de. 3, 2, 1, 0. Jetzt startet der Vorverkauf des neuen Samsung Galaxy S7 und S7 Edge bei der Telekom. Bis zum 5.3. vorbestellen und als einer der ersten direkt nach Hause geliefert bekommen. 3 Tage vor Verkaufsstart bei der Telekom im besten Netz. Ihr Geschenk zum S7? Jetzt vorbestellen und die neue Virtual Reality Brille von Samsung sichern. Gelassen ist einfach, wenn man Finanzgeschäfte jederzeit erledigen kann. Mit dem Online-Banking der Sparkasse. Mehr Infos in Ihrer Sparkasse oder auf sparkasse.de. Kulthits und das Beste von heute. Radio Berg. Der beste Mix. Glaub mir, irgendwann wird die Liebe regieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Zeit lässt die Wunden heilen. Du bist genau wie ich und nicht allein. Ich bin nah bei dir. Gemeinsam schaffen wir Großes hier. Das Spiel der Spiele steht bereit. Schalt alles in dir ein, es ist soweit. Rootless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside shine. And I find some peace of mind, yeah, yeah. Rootless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside shine. And I find some peace of mind. Ground and go, go, go. My destiny, I need to know. Chasing dreams, which way will I win, blow? Watching this, but I can't let go. Just want to watch your kingdom grow. No one thing as I run up rainbows. My pain glows, only the insane know how to dance on the moon as the wolf cry moans. In the middle of the darkness, I found my zone. You, my love, are never alone. Even when you're so very far from home. Sag mir, wie lang wir noch hier stehen. Wir endlich so weit sind, dass wir uns sind.